Erster Gott sprach zu mir. Nimm eine große Tafel. Schreibe darauf, Beute kommt schnell. Raub kommt schnell. Zweiter, nimm auch zwei gute Zeugen. Das sind der Priester Uria und Sachaja. Sachaja ist der Sohn von Jeberechja. Dritter, ich ging zu der Prophetin. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Gott sprach zu mir, nenne ihn, Beute kommt schnell. Raub kommt schnell. Vierter, der Junge wird bald Vater und Mutter rufen. Vorher nimmt der König von Assyrien viel Geld. Er nimmt es aus Damaskus und Samaria. Fünfter, Gott sprach wieder zu mir. Sechster, dieses Volk mag das Wasser von Siloah nicht. Sie freuen sich mit Rezin. Sie freuen sich auch mit dem Sohn von Ramalia. Siebter, darum wird Gott den Fluss Euphrat bringen. Er bringt den König von Assyrien. Der König kommt mit seiner ganzen Macht. Sie werden wie ein großer Fluss sein. Sie werden über alle Ufer treten. Achter, sie werden durch Juda gehen. Das Wasser wird bis zum Hals reichen. Sie werden dein ganzes Land füllen. O Immanuel! Neunter, hört zu, alle Völker! Macht euch bereit! Aber ihr werdet Angst bekommen. Macht euch bereit. Ihr werdet Angst bekommen. Zehnter, macht einen Plan. Er wird nicht funktionieren. Trefft eine Entscheidung. Sie wird nicht geschehen. Denn Gott ist mit uns. Elfter, Gott sprach so zu mir. Seine Hand war stark auf mir. Er warnte mich immer wieder. Ich sollte nicht wie dieses Volk sein. Zwölfter, nennt nicht alles heilig, was dieses Volk heilig nennt. Habt keine Angst vor dem, wovor sie Angst haben. Dreizehnter, haltet Gott, den Herrn, heilig. Habt nur vor ihm Angst. Vierzehnter, Gott wird ein sicherer Ort für Israel sein. Aber er wird auch ein Stein sein. Man kann darüber stolpern. Er wird eine Falle für die Menschen in Jerusalem sein. 15. Viele Menschen werden stolpern und fallen. Sie werden verletzt und gefangen. 16. Bewahre diese Botschaft. Lehre sie meinen Schülern. 17. Ich will auf Gott warten. Er verbirgt sein Gesicht vor Jakobs Haus. Ich will auf ihn hoffen. 18. Ich und meine Söhne sind Zeichen in Israel. Gott, der Herr, hat uns geschenkt. Er wohnt auf dem Berg Zion. 19. Manche Leute sagen, frag die Geister der Toten. Sie flüstern und murmeln. Aber soll ein Volk nicht seinen Gott fragen? Warum sollte man Tote für Lebende fragen? 20. Haltet euch an Gottes Lehre und Botschaft. Wer nicht so spricht, hat keine Hoffnung. 21. Sie werden traurig und hungrig durch das Land ziehen. Sie werden wütend sein, weil sie Hunger haben. Sie werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Sie schauen nach oben. 22. Sie schauen zur Erde. Dort ist nur Angst und Dunkelheit. Sie sind in dieser Dunkelheit gefangen. 23. Die Dunkelheit wird nicht bleiben. Früher brachte Gott Leid über Sebulon und Naphtali. Aber später wird er diese Orte ehren. Er wird die Straße am Meer ehren. Er wird das Land am Jordan ehren. Er wird das Land der Heiden ehren.